الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute lernen wir inshallah ta'ala im neunten Unterricht den Grundregeln der Aqida, den Nifaq und seine Arten, die Heuchlerei, den Nifaq und seine Arten. Allgemein bedeutet der Nifaq, barakallahu fikum, huwa idhharu al-islami wal-khayri wa ikhfa'u al-kufri wal-shar. النفاق هو إظهار الإسلام والخير وإخفاء الكفر والشر. Das bedeutet النفاق. Nämlich, dass man offensichtlich den Islam zeigt, also äußerlich den Islam zeigt und das Gute, und den Kufr, den Unglauben und das Üble verbirgt. Ja? Das ist gemeint mit النفاق. يعني der Munafiq ist jemand, der sich als Muslim zeigt, aber in Wirklichkeit ein Kafir ist. طيب. والنفاق بأهل السنة والجماعة teilt sich in zwei. Der kleine Nifaq und der große Nifaq. النفاق الأصغر, das ist der kleine Nifaq. Und das ist der Nifaq, wenn man ihn tut, ist man Muslim, hat man eine Sünde begangen, ja, aber ist nicht raus vom Islam. Und das ist zum Beispiel, okay, wenn man spricht, dann lügt man. Wenn man einen Vertrag ausmacht oder etwas ausmacht, dann hält man sich nicht daran. Ja? Wenn man jemandem etwas anvertraut, oder beziehungsweise wenn jemand dir etwas anvertraut, also der diese Eigenschaft hat, dann verhältst du dich untreu. Ja? Jemand vertraut dir etwas an und du bist untreu. Egal was es ist, sei es eine Aussage, sei es etwas, was er dir gibt. Ja? Auch vom Nifaq ist es, barakallahu fikum, dass wenn zwei diskutieren oder streiten, dann man von der Wahrheit rausgeht und beleidigend wird und so weiter. Und auch ein Zeichen des Nifaqs ist, dass man Faulheit hat in der Anbetung. Unterschied von, man will nicht beten und lehnt das ab. Das wäre der große Nifaq. Okay. Und dies geht aus einem Hadith von den Sahih aus, von Al-Bukhari, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, vier, wenn jemand sie hat, also vier Eigenschaften, der sie besitzt, ist ein reiner Munafiq. Ja, auch wenn er behauptet, er ist ein Muslim und er betet. Ich weiß nicht, ob er noch gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und fastet. طيب. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man hat eine Eigenschaft der Heuchlerei, bis man sie lässt. Also man kann diese Eigenschaft auch wieder verlassen. Okay? Gemeint ist in diesem Hadith der kleine Nifaq. Okay? Warum? Weil er hat den Aslul Iman und hat keine Tat begangen, die von dem Taten ist, die einen aus dem Islam rausbringen, mit Einstimmigkeit aller Gelehrten. Okay, und dann nannte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Arten, die ich euch genannt habe. Nämlich, wenn er redet, lügt er. Und wenn man ihm etwas anvertraut, ist er unvertrauenswürdig. Ja? Und die anderen Dinge, die ich euch erwähnt habe. Der große Nifaq, An-Nifaqul Akbar, ja, ist der Nifaq. Okay, der Barakallahu fikum, möge Allah uns bewahren, einen aus dem Islam rausbringt. Ja? Der einen aus dem Islam rausbringt. Und da gibt es viele Arten des Nifaqs, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Um es kurz zu fassen, die Merkmale der Heuchler, und wir reden über den Nifaq al-Akbar, den großen Nifaq, derjenige, der das tut, der ist raus vom Islam, und ebenfalls die Urteile davon sind, derjenige, der den großen Nifaq begeht, sei es mit seinem Herzen und seinen Aussagen oder seiner Tat, ja, kann diese Arten des Nifaq begehen, ist Kafir. Und wenn er so stirbt, alle seine Taten sind ungültig und das ist sehr wichtig, er ist in den tiefsten Stellen in der Hölle. Innal munafiqina fi dirkil asfari minan nar. Allah sagt, die Heuchler sind in den tiefsten Stellen der Hölle. Möge Allah uns bewahren. In ihren Herzen ist Krankheit, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ist Zweifel, ist Heuchlerei. Ja? Zweitens, sie stiften Unheil auf der Erde. Ja? Sie beleidigen die Muslimin. Sie machen sich lustig über die Muslimin oder über den Islam oder über Allah oder über den Gesandten oder Teile des Islams. Ja? Sie sind gegen die Muslimin und den Islam und arbeiten gegen die Muslimin und den Islam und kämpfen gegen die Muslimin und gegen den Islam. Haben Loyalität und Liebe zu den Kuffar und Hass und Feindschaft gegen die Muslimin. Ja? Sie gehen und richten nach den Gesetzen des Unglaubens, den Gesetzen der Jahiliyyah, Und die Gesetze der Jahiliyyah ist alles, was nicht Islam ist oder Islam widerspricht. Ja? Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Allah sagt, siehst du nicht jene, die behaupten, um das zu glauben, was zu dir herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt worden ist? Ja, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Aber sie wollen beim Tagut richten. Ja, bei demjenigen, der nicht nach Islam richtet. Okay? Obwohl ihnen befohlen worden ist, das zu verleugnen, Kufr dagegen zu machen, es zu verleugnen und abzulehnen. Aber der Shaitan will sie weit in die Irre führen. Ja, sie sind verräterisch. Sie verraten den Islam und die Muslimin. Subhanallah. Ja, sie spotten und beleidigen den Islam und die Muslimin. Sie verbreiten Scheinargumente gegen den Islam und die Muslimin. Sie wollen den Islam und die Muslimin, ja, wa'iyadu billah, niedrig machen und den Kufr und den Schirk hoch. Und behaupten, sie wären Muslimin. Sie gebieten das Schlechte, egal was vom Schlechten, und sie verbieten das Gute und andere Dinge. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns bewahren. Jetzt sprechen wir noch über die Ridda. Die Ridda. Wal-Ridda, barakallahu fikum. Al-Ridda, ja. Al-Ridda bedeutet, ja, Al-Riddatu, hiya al-Ruju'u anil Islam. Al-Ridda ist das sich abkehren vom Islam. Okay? Wal-Murtad ist jener, damit man das richtig versteht, was mit Ridda gemeint ist, ja'ani derjenige, huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi bi'tiqadin au fi'lin au qawlin. Das ist der Murtad, der Abtrünnige, ja, ob Mann oder Frau, ist jener, ja, der Unglauben begeht, nachdem er Muslim war. Ja, also, sei es mit dem Glauben, oder sei es mit der Tat, oder sei es mit der Aussage. Ja'ani, man wird ungläubig, nachdem man den Islam angenommen hat. Entweder durch einen bestimmten Glauben, oder eine bestimmte Aussage, oder eine bestimmte Tat, die Unglauben ist, die einen aus dem Islam rausbringt. Und Ridda ist, dass man den Islam verlässt, ja, durch eine Aussage, durch eine Tat oder einen Glauben. Eine von diesen Punkten. Okay? Geben wir ein Beispiel, Barakallahu fikum. Zum Beispiel jemand glaubt, dass es einen Gott gibt neben Allah, ja, der das Recht hat, angebetet zu werden. Oder er glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ein Kind hat. Oder dass Allah subhanahu wa ta'ala unvollkommen ist und ungerecht. Oder er macht Sujud zu einem anderen neben Allah subhanahu wa ta'ala. Oder er macht Gelöbnisse oder Schlachte für andere außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Okay? Oder er begeht eine bestimmte Art des Unglaubens. Ja? Nein. Oder er beleidigt Allah oder den Gesandten oder den Islam, ja? Oder Teile des Islams. Ja? So einer wird Murtad. Und der Murtad, barakallahu fikum, seine Urteile sind, derjenige, der die Ridda begeht, ja, die Abtrünnigkeit, ist raus vom Islam. Zweitens, alle seine Taten sind im Diesseits und im Jenseits ungültig geworden. Und wenn er so stirbt und nicht bereut, ist er ewig im Höllenfeuer und kommt nie wieder raus. Allah sagt in Surat al-Baqarah, und wer abtrünnig wird von seiner Religion, fayamut wa huwa kafir. Und er stirbt als Kafir, ja, als Abtrünniger, als Kafir. Faulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. All ihre Taten sind ungültig im Diesseits und im Jenseits. Waulaika ashabun nar. Diese werden im Höllenfeuer sein und darauf hum fiha khalidun. Sie werden nicht nur im Feuer sein, sondern ewig darin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und hier möchte ich noch etwas hinzufügen, ja, was sehr, sehr wichtig ist. Al-Wala wal-Bara. Al-Wala bedeutet, dass man für Allah im Namen Allahs liebt, was Allah subhanahu wa ta'ala angeboten hat. Nämlich Allah, den Gesandten und die Mu'minin und alles, was damit zusammenhängt, mit dem Islam, mit dem Koran und der Sunna. und man hasst alles, was diesem widerspricht, an Kufr und Kafir. Das bedeutet, dass man sich nur verbündet und die Muslimin nahe bringt und sie liebt im Namen Allah subhanahu wa ta'ala, im Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, und man den Kufr und den Kafir hasst und ihnen nicht vertraut und ihnen und sie nicht nahe bringt und ihnen keine Geheimnisse von sich oder den Muslimen gibt. Natürlich gibt es dort Unterschiede. Ja? Es gibt die natürliche Liebe, ja, wo sie islamisch auch eingegrenzt ist, wie zum Beispiel zu dem Vater und zu der Mutter. Ja? Wenn man zum Beispiel jemand ist, der konvertiert ist, aber die Eltern beleidigen wegen, die Eltern beleidigen nicht den Islam, noch arbeiten sie gegen den Islam, noch tun sie irgendwas gegen den Islam. So gibt es eine natürliche Liebe. Man liebt sie, weil sie Eltern sind, und man hasst sie aufgrund des Kufrs und der Ungehorsamkeit, die in ihnen ist. Ja? Das ist ganz normal. Man kann einen Menschen lieben und hassen. Okay? Das ist diese natürliche Liebe, die auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Abu Talib hatte. Allah sagte: "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Du kannst nicht recht leiten, den du liebst. Ohne Zweifel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn geliebt wegen seiner Güte zu ihm und weil er sein Onkel ist. Aber er hasste den Kufr, den er in sich hatte, und weil er Kafir war. Ja? Und genauso die Jüdinnen und die Christinnen, die ein Muslim heiraten darf. Ja, er darf eine natürliche Liebe mit ihnen haben, aber er verabscheut sie gleichzeitig aufgrund ihres Kufrs und er lehnt ihren Kufr ab. So kann man jemanden lieben und hassen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil manche Menschen da nicht unterscheiden können. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Befreunde dich nicht außer mit einem Mu'min, und keiner soll von deinem Essen essen, außer ein Gottesfürchtiger." Der Gottesfürchtige ist der Muslim, der das tut, was Allah ihm geboten hat, und von dem fernbleibt, was Allah ihm verboten hat. Ja? So ist Al-Wala für Allah und die Mu'minin und den Gesandten und alles, was mit dem Koran und der Sunna zusammenhängt. Ja? Man liebt alles, was Allah liebt, und verbündet sich mit allem, was Allah verbündet hat, was Allah verbunden hat und befohlen hat, dass man sich verbindet, und man verabscheut, also Al-Bara'a, und verabscheut und sagt sich los von allem anderen. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und hier noch ein Punkt. Diejenigen, die uns nicht bekämpfen und uns nicht vertreiben, ja, und nicht gegen den Islam, yani den Islam beschimpfen oder bekämpfen auf irgendeine Art und Weise, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala: "La yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum." Allah verbietet euch nicht gegen diejenigen, die euch nicht aufgrund eurer Religion bekämpfen oder euch von euren Häusern vertreiben, dass ihr gütig zu ihnen seid und gerecht. Gütig und gerecht nach Allahs Buch und der Sunna des Gesandten Allahs, weil das ist die höchste Gerechtigkeit. Allah liebt die Gerechten. Und so unterscheidet man zwischen der Liebe und der äußeren Taten. Man kann jemanden hassen und ablehnen und ihm nicht vertrauen, aber trotzdem zu ihm gerecht sein. Denn die Güte, Al-Birr, bedeutet, dass man jedem Menschen sein Recht gibt, das Allah einen auferlegt hat. Ja? Al-Birr ist ein Gesamtwort für die Gehorsamkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Al-Birr ist ein Gesamtwort, ja, von alles, was Allah azza wa jal an Gehorsamkeit und Befehlen befohlen hat im Koran und Sunna. Okay? Zum Beispiel, ein Kafir, der beschimpft mich nicht, ja, der beleidigt mich nicht, noch den Islam und so weiter. Er möchte mit mir handeln. Ich handle mit ihm gerecht. Ich behandle ihn gerecht. Und ich gebe ihm auch sein Recht. Aber die Herzensangelegenheit ist eine andere. Ich liebe ihn nicht, vertraue ihn nicht, schließe auch keine Freundschaften mit ihm, weil es haram ist. Daher, der Islam ist gerecht. Der Islam ist gerecht. Wenn du jemanden liebst, dann verhaltest du dich zu ihm auch gerecht und übertrittst nicht die Grenzen. Und wenn du jemanden hast, übertrittest du hier auch nicht die Grenzen. Aber der Kufr ist genau andersrum. Und das ist, was wir sehen. Ja, und Al-Wala wal-Bara ist, barakallahu fikum, eine Ibadah. Und die Stütze des Islams, wie einige Ulama gesagt haben. Und im Hadith von Abdullah ibn Abbas, er sagte: "Du wirst die Süße des Glaubens nicht schmecken, bis du für Allah liebst und bis du für Allah gibst und für Allah zurückhältst." Ja, yani Al-Wala wal-Bara. egal wie viel du betest und fastest, sagt er. Und die Süße des Imans wird man nur schmecken, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ja, wenn man drei Eigenschaften hat, wie bei Muslim überliefert, wenn Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alles andere. Yani, dass man Allah über alles liebt, dann den Gesandten. Und mit der Liebe heißt zu befolgen, was Allah herabgesandt hat und dem Propheten zu folgen. Denn Allah sagt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Wen den Gesandten? Dann wird Allah euch lieben und euch eure Sünden vergeben. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah ist vergeben und barmherzig. Ja? Ohne Zweifel, die Liebe muss gefolgt werden mit Taten. Ja? Und umso mehr du Allah und seinen Gesandten liebst, umso mehr befolgst du ihn, umso mehr Iman hast du. Denn diese Ayah ist die Ayatul Imtihan, wie die Ulama sagen. Allah prüft denjenigen, der behauptet, Allah zu lieben und seinen Gesandten. Ja? Das ist der erste Punkt, dass Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alles andere auf der Erde. Egal was. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, dass man ihn mehr liebt als seine Kinder und seine Familie und alle Menschen insgesamt. Dass man ihn liebt und auch ihn folgt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das hat mit Folgen, nicht nur mit bloßer Liebe, sondern die wahre Liebe ist, dass man ihn wirklich liebt und ihm wirklich folgt. Und umso mehr man Allah und sein Gesandten liebt, umso mehr folgt man den Koran und der Sunna. Umso mehr folgt man den Koran und der Sunna. Und zweitens, dass man den Menschen liebt nur für Allah. Yani, dass man liebt im Namen Allahs, für Allah, für Allahs Wohlgefallen. Und drittens, dass man es verabscheut, in den Unglauben zurückzukehren, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala einen errettet hat davon. Auch wenn jemand, barakallahu fikum, nie im Unglauben war, möge Allah ihm und uns auch bewahren, soll er hassen, in den Unglauben zu fallen. Das ist ein sehr wichtiger Nutzen, den die Gelehrten erwähnen. Somit haben wir inshallah ta'ala das Wichtigste im Tawhid beendet. Möge Allah tabaraka wa ta'ala uns Erfolg geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg geben. Und der letzte Hadith, den ich erwähne, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, was authentisch überliefert worden ist, wahrlich, die Süße des Imans. Ja, Afwan, er sagt, er hat den Iman geschmeckt. Gemeint ist die Süße. Wie im Hadith, der zufrieden ist mit Allah als Herrn, als Gott und den Islam als Religion und Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gesandter, als Propheten und Gesandter. Ich zweifle jetzt, ob im Hadith Prophet oder Gesandter war. Auf jeden Fall, dann blick auf deine Tat. Umso mehr du Allah und seinen Gesandten liebst, umso mehr folgst du ihm. Und das Gegenteil ist das Gegenteil. O Allah, wir sind mit dir als Herren zufrieden und mit dem Islam als Religion und mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Propheten und Gesandten. O Allah, lass uns auf den Islam leben und auf den Islam sterben. O Allah, bewahre uns vor dem Übel im Diesseits und im Jenseits. O Allah, ehre den Islam und die Muslimin. O Allah, ehre den Islam und die Muslimin. Und erniedrige den Schirk und die Muschrikin. O Allah, schenke uns die höchsten Stufen im Paradies, uns, unsere Familien und alle Muslimin, und bewahre uns vor dem Kufr und dem Schirk und dem Nifaq. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.